Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Das smarte Nein. Eine Technik, um Nein zu sagen, um sich zu schützen, um seine Belange zu verteidigen und gleichzeitig den Gesprächsprozess im Gang zu halten. Und diese Technik ist eine Sandwich-Technik. Ich fange mit einer positiven Botschaft an. In Kurzform sage ich ja, nein, ja. Das heißt, um sich das bildlich vorzustellen, nehmen Sie sich so einen Burger als Bild. Da ist so ein weiches Brötchen oben drauf. Da ist ein weiches Brötchen unten drunter. Das sind Ihre beiden Ja's, das ist der Puffer. Und dazwischen das Patty, das ist Ihr Nein. Das Ja, das Sie am Anfang aussprechen, ist so etwas wie, es ist ja auch mein Interesse, dass wir heute eine gute Lösung finden. Ich bin daran interessiert, dass wir heute zu einem Abschluss kommen. Danach formulieren Sie Ihre Ablehnung zu dem, was gerade auf den Tisch kommt. Das Verhalten, das Sie auf der anderen Seite sehen. Und dafür brauchen wir noch ein Überleitungswort. Das sind so der Gürkchen- und Salatblatt auf dem Patty. Und das Wort ist allerdings, keinesfalls, aber. Das heißt, es ist mein Interesse, dass wir heute diesen Deal abschließen. Allerdings die Forderung, die Sie jetzt stellen, allerdings das Angebot, das Sie mir da machen, das bin ich auf keinen Fall bereit zu akzeptieren. Das werde ich so nicht akzeptieren. Und dann machen Sie ein weiteres Ja und das appelliert an die Gemeinsamkeit. Also lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir heute einen großen Schritt weiterkommen. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir heute den Deal abschließen können. Und machen Sie das auch körpersprachlich groß. Also machen Sie eine ausladende Geste. Und wenn Ihnen da mehrere Leute gegenüber sitzen, dann machen Sie die Arme wirklich breit, das sieht man jetzt hier im Bild nicht, sodass Sie virtuell praktisch das gesamte gegnerische Team umarmen und dann sprechen Sie diesen letzten Teilsatz aus und dabei schauen Sie jede und jeden Einzelnen im gegnerischen Team mal an. So viel Zeit haben Sie. Also lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir heute zu einer guten Lösung kommen. Und jetzt haben Sie Sendepause. Das ist ein entscheidender Punkt, wenn Sie diese Technik einsetzen, das Ja, allerdings Nein, Ja, danach Klappe halten. Sie sagen nichts, Sie erklären nichts, Sie eiern nicht rum, Sie rudern nicht zurück. Und wenn dann nach 7 bis 10 Sekunden immer noch nichts kommt, dann auf keinen Fall gehen Sie irgendeinen Schritt zurück, sondern dann gehen Sie einen Schritt auf die zu und sagen, was können wir denn jetzt gemeinsam tun? Und dann sind Sie wieder ruhig. Das ist jetzt Psychospiel. Und selbst wenn Sie es mehrfach einsetzen, das ist so eine Befürchtung, die ich in Seminaren immer wieder höre. Ja, dann sollen Sie das merken. Beim Sport merkt der Gegner auch, dass ich eine bestimmte Technik besonders gut kann. Er kann sie trotzdem nicht kontern. Und dann können Sie ja wechseln. Sie können ja mal dieses smarte Nein einsetzen. Dann können Sie einfach banal sagen, nein, das geht so nicht. Nein, das machen wir so nicht. Sie können es rein körpersprachlich machen. Übrigens, wenn Sie das smarte Nein einsetzen, das hier als Verstärkung, lernen Sie, auf kluge und geschickte Weise Nein zu sagen, um Ihre Interessen in Verhandlungen zielgerichtet durchzusetzen.